Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute zerstörtes Glück. Meine neue Klientin hieß Jasmin Bruck und sie arbeitete in einem Restaurant mitten in einer idyllischen Landschaft. Sie bestand darauf, mich zum Essen einzuladen, deshalb machte ich mich auf den Weg. Es war angenehm warm und das Essen schmeckte nicht übel, auch wenn ich es mit einem Wespenschwarm teilen musste. Waren Sie noch nie hier? Solche Restaurants kann sich unsereins nur einmal im Jahr leisten und dann regnet es meist. Oder das Lokal hat Ruhetag. Ich arbeite seit 3 Jahren hier. Ganz angenehm. Die Leute sind entspannt, genießen die Aussicht und das Essen. Das ist weniger stressig als in der Stadt. Ich lasse mich gerne von Ihnen zum Essen einladen. Allerdings hätte ich gegen einen netten Auftrag auch nichts einzuwenden. Es geht um einen Selbstmord, der keiner war. Vermuten Sie das oder sind Sie sich sicher? Ziemlich sicher. Michael hatte keinen Grund, sich umzubringen. Wie gut haben Sie Michael gekannt? Sehr gut. Er war mein Freund. Wir waren 4 Monate zusammen. Menschen haben Geheimnisse. Davon lebt unser eins. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Die Polizei fand einen Zettel. Nur ein paar Zeilen, aber nichts Persönliches. Er hätte mir das nie angetan. Wir wollten zusammenziehen. Und wie ist er zu Tode gekommen? Er saß im Auto und jemand hat die Abgase ins Wageninnere geleitet. Das geht nicht, ohne dass es derjenige im Wagen bemerkt. Wahrscheinlich hat er Michael zuerst betäubt. Im Internet habe ich gelesen, dass es in England auch schon mal so einen Fall gab. Die jungen Menschen sollten weniger im Internet surfen. Das ist mit Verschwörungstheorien verseucht. Wer sollte einen Grund haben, Michael zu töten? Das sollen Sie herausfinden. Ja, und wenn ich herausfinde, dass es diesen jemand nicht gibt? Dann habe ich wenigstens alles versucht. Ich bin ihm das schuldig. Er hätte das auch für mich getan. Möchten Sie einen Espresso? Ich mochte und sie holte. Es war ein angenehmer Nachmittag. Frau Bruck zeigte mir Fotos ihres Freundes und schrieb mir ein paar Namen und Adressen auf. Zu guter Letzt überreichte sie mir einen Vorschuss. Ich fuhr in die Stadt und ging ins Polizeipräsidium. Na Maloney, haben Sie nichts Besseres zu tun, als sich um Selbstmörder und deren Motive zu kümmern? Früher haben Sie sich noch um echte Mordfälle gekümmert. Sie erkennen ein Motiv nicht einmal, wenn es Ihnen Guten Morgen sagt. Der Fall ist abgeschlossen. Die Tatumstände deuten ganz klar auf Suizid hin. Zudem hat der junge Mann einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und was hat er zum Abschied geschrieben? Wie soll ich es dir sagen? Es liegt mir auf dem Magen. Ich kann es nicht wagen, es weiter mit mir herumzutragen. Das klingt wie ein schlechter Schlagertext. Wir haben den Text von einem pensionierten Literaturprofessor analysieren lassen. Und was meint der Herr Professor? Er kriegt einen Herzanfall und erholt sich gerade davon. Offenbar gibt es auch in der heutigen Zeit noch Texte, die etwas bewirken. Er war verzweifelt. Etwas lag ihm auf dem Magen. Etwas, das er nicht mehr mit sich herumtragen konnte. Wenn er Selbstmord begangen hat, weshalb dann ein Geheimnis aus dem Motiv machen? Vielleicht war er nur ein Hobbydichter, der zum Stift griff und sich schiefe Reime notierte. Wir gehen davon aus, dass er rückfällig wurde. War er süchtig oder vorbestraft? 2 Jahre wegen einer Messerstecherei. Er wäre nicht der Erste gewesen, der mit dem Leben in Freiheit nicht mehr klarkam. Sie haben zweifellos ein Buch darüber gelesen. Woher wissen Sie das, Maloney? Ich habe einen Fernkurs besucht. Wie Polizisten denken, wenn sie denken, dass sie denken. Die Statistik gibt uns recht, Maloney. Junge Männer und alte Männer sind besonders suizidgefährdet. Wäre er 40 gewesen, dann würde die Sache anders aussehen. 40-Jährige kaufen sich einen Sportwagen, wenn sie verzweifelt sind. Er hielt mir einen Stapel Papier unter die Nase. Ich sah unzählige Diagramme und noch mehr Kurven. Auch meine Klientin hatte welche. Und die waren statistisch gesehen auch nicht übel. Sie schüttelte heftig den Kopf, als ich ihr von der Vorstrafe ihres toten Freundes berichtete. Das war garantiert ein Justizirrtum. Ihr Freund saß 2 Jahre unschuldig im Gefängnis. Das kommt doch dauernd vor. In den USA werden unschuldige Menschen sogar zum Tod verurteilt. Hat er Ihnen gesagt, dass er unschuldig war? Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Und das finden Sie nicht seltsam? Wahrscheinlich hat er sich geschämt. Das Gedicht, das er schrieb, handelt davon, dass er etwas nicht sagen konnte, was ihm auf dem Magen lag. Die Polizei hat nichts gefunden, das auf ein Verbrechen hindeuten könnte. Da ist noch etwas. ein älterer Mann. Ich glaube, er beobachtet mich seit längerem. Und was hat der Mann mit dem Tod Ihres Freundes zu tun? Das weiß ich nicht, aber es könnte einen Zusammenhang geben. Beschattet Sie der Mann oder beobachtet er Sie? Wo ist da der Unterschied? Den Beschatter sieht man nicht, man spürt ihn nur. Er sitzt oft an der Bushaltestelle und schaut zu meiner Wohnung hoch. Ein heimlicher Verehrer. In dem Alter? Er ist fast so alt wie Sie. Mein Aussehen dient der Tarnung. In Wirklichkeit bin ich 25 und mein Sixpack macht die Frauen schwach. Reden Sie mit dem Mann. Und reden Sie mit Michaels Schwester. Sie glaubt auch nicht, dass er sich umgebracht hat. Sie erzählte mir, wie der Mann aussah und wann er jeweils an der Bushaltestelle saß und ihre Wohnung beobachtete. Als ich mich 2 Stunden später neben den Billettautomaten stellte, kam ein anderer Mann auf mich zu. Können Sie mir weiterhelfen? Ich kenne mich mit modernster Technik nicht aus. Ich rate Ihnen, schwarz zu fahren. Na, ich habe Mühe, mir Namen und Bushaltestellen einzuprägen. Deshalb benutze ich Stichworte. Die kann ich mir nämlich besser merken. Ja, das ergibt zwar keinen Sinn, aber wenn Sie damit glücklich werden, nur zu. Ja, das Stichwort ist Blume. Tulpenstraße. Hortensienweg. Nein. Malvenweg. Nein. Rosengartenstraße. Nein. Ich bin schon alle Blumen durchgegangen, aber langsam verzweifle ich. Vielleicht ist es keine Blume, hat aber etwas mit Blumen zu tun. Keine Vasenstraße gibt es nicht, auch kein Stengelweg. Ja. Vielleicht die Topfstraße oder der Blütenplatz. Nein. Blume. Ja, jetzt Blume. Jetzt fällt es mir wieder ein. Kaspar-Rudolf-Fleiß-Straße. Und was hat das mit Blumen zu tun? Ja, wahrscheinlich habe ich mir das Stichwort hat nichts mit Blumen zu tun gemerkt. Ja, jetzt muss ich mir die Haltestelle aufschreiben, sonst ist sie wieder weg. Oh, da, der Bus kommt, aber wahrscheinlich fährt er sowieso woanders hin. Na egal, jetzt wo ich weiß, wo ich hin möchte, kann ich ja ruhig noch woanders hinfahren. In der Stadt trifft man immer mehr verwirrte Menschen, die vor sich hin stammeln oder einen dazu auffordern, eine bestimmte Partei zu wählen. Ich hatte mir angewöhnt, die meisten freundlich zu ignorieren. Der Mann, der sich wenig später an der Bushaltestelle setzte, sah nicht aus wie ein Wirrkopf. Tatsächlich starrte er lange und intensiv zur Wohnung meiner Klientin hoch. Als er nach einer halben Stunde wieder ging, folgte ich ihm. Der Mann ging weder hastig noch langsam und er schien sich nicht darum zu kümmern, wer hinter oder vor ihm ging. Es ist kein Vergnügen, jemand im Feierabendverkehr zu folgen. Deshalb war ich froh, als er durch mehrere Seitenstraßen ging und in einem ruhigen Quartier auf einen Sportplatz zusteuerte. Dort beobachtete er das Training einer Juniorenmannschaft. Ich gesellte mich zu ihm. Weshalb verfolgen Sie mich? Weshalb beobachten Sie die Wohnung von Frau Bruck? Ich bin auf Wohnungssuche. Und da beobachten Sie jeden Tag eine Wohnung, die vermietet ist? Ich gehe stundenlang durch die Stadt und suche eine leerstehende Wohnung. Und wo übernachten Sie? Bei einer Bekannten. Und deshalb beobachten Sie die Wohnung von Frau Bruck? Was geht Sie das an? Ich arbeite für Frau Bruck. Sie kann sich einen Angestellten leisten? Wunderbar. Frau Bruck fühlt sich durch Sie bedroht. Durch mich? Ja. Das ist lächerlich. Sie sollten mit ihr sprechen. Es geht nicht. Das hätte ich vor vielen Jahren tun sollen. Sie kennen Frau Bruck seit vielen Jahren. Ich bin ihr Vater. Das soll mal einer verstehen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Lassen Sie mich in Ruhe. Frau Bruck kennt Sie nicht. Das ist leider so. Wenn Sie mir Ihren Namen verraten, werde ich versuchen, das Familienglück wiederherzustellen. Das ist sinnlos. Mein Glück wurde vor vielen Jahren zerstört. Schauen Sie sich diese jungen Spieler an. Einige sind hochtalentiert, aber das muss nichts heißen. Es kann gut sein, dass derjenige mit dem kleinsten Talent am Ende der erfolgreichste ist. Man muss sich behaupten. Nur darauf kommt es an. Weshalb reden Sie nicht mit Frau Bruck? Das lernt man doch heutzutage in jeder Seifenoper. Ein klärendes Gespräch und danach erklingt schreckliche Musik und alles ist wieder wunderbar. Es ist besser, wenn es so bleibt, wie es ist. Wenn Jasmin mich braucht, bin ich da. Aber das geht auch ohne Worte. Er ließ seinen Worten Taten folgen und schwieg minutenlang. Mir wurde es zu bunt, zudem knurrte mein Magen. Nach einem fetten Sandwich fühlte ich mich zu neuen Taten und klärenden Gesprächen bereit. Meine Klientin sah mich fassungslos an. Mein Vater ist vor 20 Jahren gestorben. Dieser Mann muss verrückt sein. Es gibt Familiengeheimnisse, die jahrzehntelang schlummern, bis ein Meloni kommt und sie aufdeckt. Ein Kind spürt doch, wenn etwas nicht stimmt. Das habe ich im Internet gelesen. So. Adoptierte Kinder ahnen meist schon, bevor sie es erfahren, dass sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Wenn die adoptierten Kinder aus Afrika oder Asien kommen, ist das auch nicht verwunderlich. Mein Vater war mein Vater. Meine Mutter hat nie irgendwelche Andeutungen gemacht. Wir sollten mit Ihrer Mutter reden. Ich rede nicht mit meiner Mutter. Sie hat einen Dachschaden. Dann überlassen Sie mir das Reden. Ich will meine Mutter nicht mehr sehen. Sie nimmt andere Menschen aus. Ach, verkauft sie Aktien? Oder ist sie in Schenkkreisen aktiv? Viel schlimmer. Sie ist Politikerin. So schlimm nun auch wieder nicht. Sie verkauft den Leuten für viel Geld irgendwelche Therapien. Und die Leute sind blöd genug, darauf reinzufallen. Meloni kennt sich mit solchen Menschen aus. Ich werde mit ihr reden. Meinetwegen. Was aber hat das mit dem Tod von Michael zu tun? Die Zusammenhänge erschließen sich einem nicht sofort. Das steht auch im Internet. Sie müssen nur danach googeln. Glauben Sie, dass dieser Verrückte etwas mit Michaels Tod zu tun hat? Wenn er sich einredet, ihr Vater zu sein, wollte er sie vielleicht vor ihrem Freund beschützen. Also ich kann gut auf mich selber aufpassen. Sagen Sie ihm das. Und sagen Sie meiner Mutter, dass ich sie verachte. Sie schrieb mir widerwillig die Adresse auf, an der ihre Mutter seltsame Therapien verkaufte. Ich machte mich auf allerlei gefasst und wurde nicht enttäuscht. Irene Bruck war eine attraktive Frau, die für manchen Mann in den besten Jahren durchaus therapeutischen Wert haben konnte. Lassen Sie mich raten. CEO sind Sie nicht. Vielleicht etwas mit Werbung? Nein. Grafiker? Jetzt hab ich's. Sie sind der Besitzer mehrerer gut laufender Restaurants. So hab ich mir das immer vorgestellt. Sie strahlen Gastfreundschaft aus und Erfolg. Der Erfolg ist mein ständiger Gast. Er trinkt mir den Whisky weg und legt alle Frauen flach. Und jetzt möchten Sie wissen, wie alles begann. Sie sind phänomenal. Genau deswegen bin ich hier. Geburt und Zeugung. Und was davor war. Ha, genau. Sie kennen meine Tarife? 400 ist die Basis. Oh. Ab 1000 führe ich Sie in ein Leben voller Gefahren, Ruhm und schöner Frauen. Die schönen Frauen, die man ab 1000 Franken kriegt, sind nicht unbedingt mein Ding. Dann vielleicht doch eine Rückführung in den Adel vergangener Zeiten? Eigentlich dachte ich eher an eine Rückführung in Ihr Leben als junge Dame, die sich nicht entscheiden konnte. Drama ist immer gut. Möchten Sie im Duell sterben, den Namen der Angebeteten auf den vibrierenden Lippen? Das kostet 1400. Ihre Tarife sind unverschämt. Dafür muss ich 2 Morde lösen, mich unzähligen Gefahren aussetzen und täglich mit 3 Beamten reden. Eine Rückführung wird Ihr Leben positiv beeinflussen. Sie werden danach stark genug sein, um mit Ihren Geschäften ins Ausland zu expandieren. Das geht nicht, geht nicht. Meine Fremdsprachenkenntnisse sind limitiert. Machen Sie sich frei von allen Sorgen. Machen Sie sich frei und legen Sie sich hin. Ich führe Sie in eine Welt voller Intrigen, bebenden Busen und ewiger Liebe. Mich interessiert mir die Liebe, die nicht ewig hält. Zum Beispiel jene zum Vater Ihrer Tochter. Jasmin? Wie geht es ihr? Weshalb meldet sie sich nicht? Sie mag es nicht, wie Sie erfolgreiche Restaurantbesitzer ausnehmen. Aber die Menschen wollen das so. Ich verkaufe Illusionen. Haben Sie Ihrer Tochter die Illusion einer intakten Familie verkauft? Worauf wollen Sie hinaus? Ein Mann behauptet, der Vater Ihrer Tochter zu sein. Oh je. Wir sollten jetzt gemeinsam eine Rückführung machen. Wie war das damals, bevor Ihre Tochter das Licht der Welt erblickte? Sie sind kein Restaurantbesitzer. Meloni ist mein Name. Gern gesehen in preiswerten Restaurants der Stadt. Wer ist der Mann, der behauptet, der Vater Ihrer Tochter zu sein? Wir haben vereinbart, dass er sich nie wieder blicken lässt. Offenbar hält er sich nicht mehr daran. Wie heißt der Mann und weshalb haben Sie ihn Ihrer Tochter verschwiegen? Heinz Bott. Ich war damals jung. Und Sie brauchten das Geld. Ich muss doch sehr bitten. Bott war ein richtiger Kerl. Ein Verbrecher, stark, geheimnisvoll, kaltblütig. Das hat mich fasziniert. So sehr, dass Sie ihm ungeschützt auflauerten? Eine Woche nur. Es war wie ein Erdbeben. Und danach waren Sie schwanger. Spott hat es locker genommen. Ich habe ihm Geld gegeben und sagte, dass er sich fernhalten soll. Das hat er auch getan. Aber jetzt hält er sich in der Nähe ihrer Tochter auf. Das muss verhindert werden. Spott ist gefährlich. Vielleicht lässt er sich wieder mit Geld abspeisen. Er sagte mir, dass er auf Wohnungssuche sei. Also gut. Ich werde mit ihm reden. Wo finde ich ihn? Er erzählte ihr von der Bushaltestelle und dem Sportplatz. Sie fragte, wie Spott heute aussehe. Ich beschrieb ihn ihr und ihre Augen begannen zu leuchten. Ich fuhr zurück in mein Büro und versuchte, meine Klientin zu erreichen, doch ihr Handy war ausgeschaltet. Dafür erreichte ich die Schwester des toten Michael. Wir trafen uns in einem Möbelhaus. Wenn ich in 10 Minuten nicht wieder im zweiten Stock bin, wäre ich verwarnt. Ich gebe mir Mühe, schnell zu sprechen und noch schneller wieder zu gehen. Ich habe im Nachlass meines Bruders eine Speicherkarte gefunden, auf der seltsame Fotos drauf sind. Seltsame Fotos sind immer gut. Mein Bruder zusammen mit einer Frau. Oh, das ist allerdings seltsam und kommt heutzutage eher selten vor. Männer vergnügen sich mit Männern, Frauen mit Frauen und Kinder mit Gewaltvideos. Die Fotos hat er wenige Tage vor seinem Tod gemacht. Vermutlich mit Selbstauslöser. Und auf den Fotos ist nicht seine Freundin Jasmin Bruck zu sehen. Die Frau ist älter. Ah. Glauben Sie, dass sie etwas mit dem Tod meines Bruders zu tun hat? Dazu müsste ich mehr wissen. Kann ich die Fotos sehen? Soll ich Ihnen am Abend ein paar MMS schicken? Ja, meinetwegen. Aber was mache ich so lange? Sie könnten sich ein paar Möbel anschauen. Möbel sind nicht mein Ding. Da müsste ich ein größeres Büro mieten und das geht nicht, wenn ich Geld für Möbel ausgebe. Ich könnte Ihnen die Sonderangebote zeigen. Zeigen Sie mir lieber den Ausgang. Wenn Sie schon keine Möbel kaufen, könnten Sie mir ein Honorar für die Fotos zahlen? Kriegt man denn heute nichts mehr umsonst? 50 Franken. Schließlich kosten mich die MMS auch etwas. Sie schaute mich mit einem Blick an, der keinen Widerspruch duldete. Da ich neugierig geworden war, blieb mir nichts übrig, als zu bezahlen. Als ich Stunden später endlich die MMS erhielt, staunte ich nicht schlecht. Die Fotos zeigten zwei Menschen, die sich unbekleidet vergnügten. Die Frau auf den Fotos war Frau Bruck, die Ältere, nicht die Jüngere. Als nach einer längeren Wartezeit ein verwirrt lächelnder älterer Mann die Praxis von Frau Bruck verließ, atmete ich tief durch und machte mich darauf gefasst, umgehend wieder vor die Tür gesetzt zu werden. Stattdessen offerierte sie mir ein Lächeln, mit dem man einem Pensionär locker ein Jugendsparkonto hätte andrehen können. Ich habe lange darüber nachgedacht und mich entschieden, dass ich nichts mehr mit Heinz Spott zu tun haben möchte. So. Falls Jasmin ihren Vater kennenlernen will, soll sie das tun, aber mich geht das nichts mehr an. Sie haben sich öfter in das Leben ihrer Tochter eingemischt. Eine gute Mutter kümmert sich um ihre Kinder. Eine gute Mutter spannt ihrer Tochter nicht den Freund aus. Wovon reden Sie? Von Fotos, auf denen fast alles von Ihnen zu sehen ist. Ah, haben Ihnen die Fotos gefallen? Sie sind zumindest aufschlussreich. Ich sollte etwas häufiger ein Sonnenbad nehmen, bevor ich mit einem Mann ins Bett gehe, finden Sie nicht? Hat Michael Sie mit den Fotos erpresst? Na, wo denken Sie hin? Er hat sie nur zum Spaß gemacht. Mehr war es auch nicht. Ich habe ihn Jasmin nicht ausgespannt. Wir haben uns nur ein wenig vergnügt. Ihre Tochter dürfte kaum erfreut darüber sein. Muss sie es denn erfahren, jetzt, wo Michael tot ist? Die Fotos könnten etwas mit seinem Tod zu tun haben. So schrecklich sehe ich nun auch nicht aus, dass ein junger Mann sich danach das Leben nehmen müsste. Es gibt erhebliche Zweifel an Michaels Selbstmord. Gibt es die? Weshalb kam er zu Ihnen? Sie und Ihre Tochter pflegen doch kaum Kontakt. Genau deshalb rief er mich an. Er wollte, dass ich mich mit Jasmin versöhne. Als wir uns trafen, begann er mit mir zu flirten und ich ließ es mir gefallen. Er hat mich an Heinz erinnert. Töchter fallen wahrscheinlich auf die gleichen Männer herein wie ihre Mütter. Sie sollten mit ihrer Tochter darüber reden. Das geht jetzt nicht. Auf alle Fälle habe ich nichts mit Michaels Tod zu tun. Ihr Lächeln war noch immer ein Jugendsparkonto wert. Ich wusste nicht, ob ich ihr glauben sollte und ich wusste nicht, ob ich meine Erkenntnisse meiner Klientin weitergeben sollte. Als ich wieder in meinem Büro war, stellte ich fest, dass ich mir diese Überlegungen hätte sparen können. Weshalb haben Sie mir nichts davon gesagt, Meloni? Ich wollte zuerst mit Ihrer Mutter sprechen. Falls diese Fotos zur Ergreifung von Michaels Mörder beitragen, steht mir eine Belohnung zu. Ich habe Ihnen bereits 500 Franken für die Speicherkarte bezahlt. Plus 50 Franken von mir für ein paar MMS. Na und? Ich habe mich um Michaels Begräbnis gekümmert und auch seinen Nachlass geregelt. Ich werde meine Mutter bei der Polizei anzeigen. Mit einem jüngeren Mann zu schlafen ist kein Verbrechen. Das ist genauso legal, wie wenn sich ein alter Knacker mit der Miss Apfelsaft vergnügt. Michael hat sicher nicht zum Vergnügen mit meiner Mutter geschlafen. Er wollte sie erpressen. Sie bestreitet das und es gibt keinerlei Hinweise darauf. Michael hat nie jemanden erpresst. Die beiden Jahre im Knast haben ihn geprägt. Er wollte ein ganz normales Leben führen. Mit mir? Vermutlich. Meine Mutter ist schuld an seinem Tod. Entweder hat sie ihn ermordet oder sie hat ihn in den Selbstmord getrieben. Mehr als die Fotos habe ich nicht gefunden. Sie sollten mit Ihrer Mutter reden. Erst wenn ich sie im Gefängnis besuche. Für wen arbeiten Sie eigentlich, Maloney? Für meine Mutter oder für mich? Ich versuche herauszufinden, was mit Ihrem Freund geschehen ist. Dann versuchen Sie, meine Mutter zu einem Geständnis zu bewegen. Ich habe eine ganz andere Theorie. Mord oder Selbstmord? Mord. Aber wer außer meiner Mutter hatte ein Motiv, Michael zu töten? Ich versprach ihr, diese Frage so rasch wie möglich zu beantworten und den Fall aufzuklären. Bei der Polizei dauerte es lange, bis ich mit meinen Argumenten Erfolg hatte. Schließlich saß ich mit einem griesgrämigen Polizisten auf einer Parkbank in der Nähe eines Sportplatzes und wartete. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Wo man hinschaut, zerstörte Familien, langweilige Fernsehserien und Kampfadern. Sie sollten sich im Fernsehen nur noch die Werbeblöcke anschauen. Da ist die Welt noch in Ordnung. Frauen mit Blähbauch sind schlank und rank. Und Opas, dank Vitaminpräparaten, vital und glücklich. Wie ein Polizeihund, der gerade einem Einbrecher in die Hand gebissen hat. Das Fernsehen beeinflusst nicht nur unseren Alltag. Es beeinflusst auch die Arbeit der Polizei. Früher spielte das Äußere keine Rolle. Heute muss ein guter Polizist regelmäßig ins Solarium, damit er aussieht wie diese Fernsehkommissare. Niemand würde bemerken, wenn man sie durch einen Schauspieler ersetzen würde. Die Menschen haben ein Gespür für das, was ehrlich und das, was gespielt ist. Ich bin autistisch, authentisch. Ein Schauspieler ist nur ein Schauspieler. Und was sagt Ihr Gespür über den Mann da drüben? Der Mann sieht nachdenklich und traurig aus. Entweder bereut er den Mord zutiefst oder er ist unschuldig und verzweifelt am Leben an sich. Der Mann ist gezeichnet von Lebenslügen und schlechter Ernährung im Gefängnis. Die Ernährung im Gefängnis ist hervorragend, Maloney. Viel besser als in den meisten Haushalten. Maloney, der Mann schaut uns an. Wir sollten jetzt handeln und ihn verhaften. Auf der Stelle. Bott wandte sich ab, doch wenig später stand er auf und kam auf uns zu. Er setzte sich neben uns auf die Bank. Der Polizist versuchte ihm seine Rechte zu erklären. Es dauerte lange. Seit Tagen überlege ich mir, mich freiwillig zu stellen, damit alles ein Ende hat. Sie geben zu, den Freund Ihrer Tochter ermordet zu haben. Ich habe meine Tochter beobachtet und gesehen, dass sie mit ihm unterwegs war. Ich kannte ihn aus dem Gefängnis. Kein Typ, dem man seine Tochter anvertraut. Da ich nichts zu tun hatte, folgte ich ihm Schritt auf Tritt. Bis ich sah, dass er Irene besuchte. Im Hinterhof beobachtete ich die beiden durch ein Fenster. Da wusste ich, dass ich meine Tochter vor diesem Kerl beschützen musste. Sie haben den Mann im Hinterhof durch ein Fenster in seinen eigenen Kohlen mit Wagenmonoxid vergiftet? Wie? Wagen und Kohlenmonoxid. Egal, Maloney. Das ist hinterhältig. Einen Mord zu begehen ist das eine. Ihn dann aber auch noch als Selbstmord zu vertuschen, das belastet den Steuerzahler doppelt und dreifach. Ich hatte mir keine Gedanken gemacht, wie ich ihn töten könnte. Es ergab sich einfach so. Ich sah, dass er manchmal stockbetrunken in seinem Wagen saß und Musik hörte und einschlief. Da kam mir die Idee mit dem vorgetäuschten Selbstmord. Sie hätten mit Ihrer Tochter reden können. Hätte es etwas genutzt? Ihre Mutter ging damals auch mit mir fremd, obwohl ich ein Verbrecher war. Er war der Typ, Mann, der Frauen beeindrucken konnte. Ich fasse zusammen. Sie haben den Freund Ihrer Tochter ermordet, weil er Ihre Mutter beeindruckt hat. Sie kauften sich Klebeband und einen Schlauch und setzten damit das Opfer unter Alkohol am Steuer, damit er langsam von der Musik betäubt wurde. Wenn Sie das vor Gericht wiederholen, wird er freigesprochen und Sie haben 10 psychiatrische Gutachter am Hals. Ich hätte mich damals niemals auf den Deal einlassen sollen. Irene bot mir 10.000, wenn ich aus ihrem Leben und dem Leben meiner Tochter verschwinden würde. Das war eine Menge Geld. Ich Trottel machte mir keine Gedanken. Sie sollten im Gefängnis damit beginnen, Kreuzworträtsel zu lösen. Das bringt Sie auf andere Gedanken. Und Sie sollten damit beginnen, Mordfälle zu lösen. Dieser Fall hätte sich auch von selbst gelöst, Maloney. Herr Bott hat zugegeben, dass er sich stellen wollte. Wir arbeiten effizient. Zuerst kümmern wir uns um jene Fälle, in denen sich der Mörder nicht freiwillig stellt. Und wie finden Sie das heraus? Mit einem neuen Computerprogramm. Ah. Das funktioniert ähnlich wie diese Diagramme, mit denen man Politiker links, rechts, oben oder unten einteilt. Bei den Verbrechern wissen wir, dass sie, wenn das Diagramm in alle Richtungen ausschlägt, eher dazu neigen, sich nicht zu stellen. Und wenn sich das Programm irrt? Da wissen wir immerhin, welche Partei der Mörder wählen würde. Der Polizist rief einen Einsatzwagen und wenig später wurde Bott abgeführt. Ich fuhr in mein Büro und rief meine Klientin an. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass der Mörder ihres Freundes gefasst war. Doch gleichzeitig gab sie mir zu verstehen, dass sie es nach wie vor lieber gesehen hätte, wenn ich ihre Mutter hinter Gitter gebracht hätte. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Zerstörtes Glück.